du niemals sagst, wer zwischen den Zeilen lesen kann und Dinge hinterfragt. Ein böser Mensch ist der stolz ist und unbequem, der ein willenloses Anrat ist in einem Scheißsystem. Kleine Erdchen, das Produkt dieser Krankheit.